zu mir. Sie kommen dich zu Ohren, sie werden dich nicht finden. Niemand will dich finden, du bist bei mir. Komm zu mir. Komm.